Der Hörverlag präsentiert Wie wir Menschen die Welt eroberten von Yuval Noach Harari. Übersetzt von Birgit Niehaus. Gelesen von Oliver Rohrbeck.